Kundgabe 7071. Empfangen am 22.03.1958. Das Gebet eines Kindes zum Vater. Beten ohne Unterlass. In aller Einfalt traget mir nur eure Anliegen vor, und ihr werdet Gehör bei mir finden. Die Demut des Herzens wird euch stets die rechten Gedanken, die rechten Worte finden lassen, und also wird euer Gebet dann das eines Kindes zum Vater sein, das aus sicher zu seinen Ohren dringt. Und ich werde euch wahrlich helfen, doch in welcher Weise ich das tue, das müsstet ihr mir überlassen. Denn meine Liebe zu euch ist so groß, dass ich immer nur das Beste vorhabe, dass ich euch als meinen Kindern stets mehr geben will, als ihr erbittet. Und da ich in meiner Weisheit erkenne, wie ich euch am besten beglücken kann, handle ich auch dieser meiner Weisheit gemäß. Darum solltet ihr wohl beten zu mir, weil ich dann erst an euch wirken kann, wenn ihr selbst euch mir verbunden habt. Aber ihr sollt nach einem solchen innigen Gebet im Geist und in der Wahrheit mir alles Weitere überlassen, und es wird alles so kommen, wie es gut ist für euch. Es ist kein Gebet vergeblich zu mir gerichtet, selbst wenn euch nicht umgehend Erfüllung wird. Und immer wieder solltet ihr im Gebet die Bindung mit mir suchen. Und wahrlich, es wird ein großer Segen euch daraus erwachsen. Denn jede Bindung sichert euch das Zufließen meines Kraftstromes, den eure Seele wohltätig empfinden wird, wenngleich euer Körper nichts davon spürt. Aber letzterer wird auch davon berührt und dessen geistige Substanzen werden gekräftigt sein zum Widerstand. Ihr werdet gleichsam auch körperlich zu Überwindern werden. Ihr werdet gefeit sein gegen Eingriffe meines Gegners, was nur euer Gebet zu mir erreicht hat. Glaubet nicht, dass ich mein Ohr verschlossen halte, wenn nicht umgehend ein Gebet erhört wird. Ich vernehme den Ruf meines Kindes und bin immer bereit, ihm zu helfen. Doch ich weiß es auch, welche Hilfe am wirksamsten ist, und diese gewähre ich ihm. Denn ich erkenne jederzeit seinen Reifezustand. Ich weiß, was ihm noch fehlt zu seiner Vollendung. Und ich werde immer nur das tun, was mir mit Sicherheit dieses Kind immer näher bringt. Und so wie es durch ein Liebeleben gleichfalls in seiner Erkenntnis reifet, wird es auch selbst wissen, was ihm dienlich ist. Und darum mir allein alles überlassen, es wird mich wohl bitten, aber nun auch geduldig harren, bis ich es erhöre. Doch ihr sollet auch nicht aufhören zu beten, denn im Gebet kommet ihr mir so nahe, dass das geistige Band wieder geknüpft ist wie einst. Und gerade durch diese Bindung beweiset ihr eure Willenswandlung, und es ist eigentlich die Rückkehr zu mir schon vollzogen. Nur müsstet ihr euch von meiner Kraft immer wieder speisen lassen, damit euer Wesen sich nun auch wandeln kann, damit es wieder wird, wie es war, im Anbeginn. Liebe wirken und inniges Gebet bringen diese Rückwandlung zu Wege, und dazu könnet ihr nicht genug aufgefordert werden. Und ihr werdet nun auch verstehen, dass ihr immer wieder in Nöte geraten müsstet, sei es leiblich oder auch seelisch, um nicht nachzulassen im Gebet, um immer wieder die Bindung mit mir zu suchen, die euch Kraft einträgt zu jeder Wandlung. Und wenn ich von euch fordere, zu beten ohne Unterlass, so war damit gewiss nicht gemeint, dass ihr stundenlange Lippengebete verrichten sollet, sondern immer sollet ihr gedanklich mit mir verbunden sein. Ihr sollet euch in allen Angelegenheiten eures täglichen Lebens an mich wenden, wozu schon ein inniger Gedanke genügt, und ihr sollt unablässig wirken in Liebe. So verstehe ich ein rechtes Beten, wodurch ihr mir euren Willen beweiset und wodurch ihr auch den Zusammenschluss mit mir herstellet, der Zweck und Ziel eures Erdenlebens ist. Und ihr könnt wahrlich auch mit dem kleinsten Anliegen zu mir kommen, denn je vertraulicher ihr mit mir umgeht, desto mehr kann ich euer Vertrauen entlohnen. Nur sollt ihr immer mir selbst es überlassen, in welcher Weise ich euer Gebet erfülle. Aber dass ihr Erfüllung findet, dessen könnet ihr gewiss sein. Kein Gebet verhallt ungehört an meinen Ohren, das im Geist und in der Wahrheit zu mir emporgesandt wird. Und so wie das Gebet eine geistige Bitte ist, könnt ihr in aller Gewissheit auch die Erfüllung erwarten, denn so ihr betet um Reife eurer Seele, um Hilfe in geistiger Not, ist eure Bindung mit mir auch wiederhergestellt und mein Liebestrahl kann euch treffen, was immer auch die Erhörung eurer Bitten bedeutet. Kein Mensch wird kraftlos bleiben, dem sein Seelenheil so wichtig ist, dass er es erreichen möchte. Und da ich selbst mich sehne nach meinem Kind, werde ich ihm auch immer in seinem Aufstieg zu mir behilflich sein. Ich werde alles tun, was ihm und seiner Seele zum Besten dienet. Amen.